Abschnitt 7 aus David Copperfield Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 22. Kapitel, Teil 2. Als ich Mr. Barkis Haus erreichte, fand ich zu meiner Verwunderung Ham vor demselben auf- und abgehen und hörte zu meiner größten Verwunderung, dass die kleine Emily drin sei. Ich frug natürlich, warum er nicht ebenfalls hineingegangen sei. »Ja, sehen Sie, Master Davy«, gab er zögernd zur Antwort, »Emily hat drinnen mit jemandem zu reden.« »Ich sollte meinen«, sagte ich lächelnd, »das wäre für euch gerade ein Grund, drin zu sein, Ham.« »Im Allgemeinen freilich, Davy«, erwiderte er, »aber sehen Sie, Master Davy«, sagte er leise und sehr ernst, »ein Mädchen, Sir, ein Mädchen, das Emily einmal kannte und eigentlich nicht mehr kennen sollte.« Jetzt fiel mir plötzlich wieder die Gestalt ein, die ich vor ein paar Stunden hatte hinter ihr hergehen sehen. »Es ist ein armer Wurm, Master Davy«, sagte Ham, »den die ganze Stadt hier unter die Füße tritt. In den Gräbern auf dem Kirchhofe ist keiner, vor dem sich die Leute mehr scheuten.« »Bin ich ihr heute Abend nicht begegnet, Ham, als wir euch trafen?« »Sie folgte uns«, sagte Ham. »Das ist leicht möglich, Master Davy. Freilich weiß ich es nicht, aber nicht lange darauf kam sie zu Emily ans Fenster hingeschlichen, als sie das Licht kommen sah, und flüsterte, »Emily, Emily, um Christus willen hab ein weibliches Herz im Busen. Ich war einmal, was du bist.« Das waren feierliche Worte, Master Davy. »Jawohl, Ham, und was tat Emily?« »Emily sagte, Martha, bist du's? Oh, Martha, bist du's wirklich?« Denn sie hatten manchen Tag bei Mr. Omer gearbeitet. »Jetzt besinne ich mich auf sie«, rief ich, »denn ich erinnerte mich an eins der beiden Mädchen, die ich bei meinem ersten Besuch dort gesehen hatte. Ich besinne mich recht gut auf sie.« »Martha Endel«, sagte Ham, »zwei oder drei Jahre älter als Emily, aber eine Schulgenossin.« »Ich habe Ihren Namen nie gehört«, sagte ich, »ich wollte euch nicht unterbrechen.« »Was das betrifft, Master Davy«, erwiderte Ham, »so ist alles fast mit den Worten gesagt. Emily, Emily, um Christus willen, habe ein weibliches Herz im Busen. Ich war einmal das, was du bist.« Sie wollte mit Emily sprechen. Emily konnte jetzt nicht mit ihr sprechen, denn ihr guter Onkel war nach Hause gekommen und er wollte nicht. »Nein, Master Davy«, sagte Ham mit großem Ernste, »so gut und weichherzig er ist, so konnte er doch nicht um alle Schätze, die im Meere liegen, die beiden nebeneinander sehen.« Ich fühlte, wie wahr das sei, ich fühlte es so deutlich wie Ham. Emily schrieb also mit Bleistift auf einen Zettel, fuhr er fort, und reichte es ihr durch das Fenster hinaus. »Zeige das meiner Tante, Mrs. Barkis«, sagte sie, »und sie wird dich aus Liebe zu mir aufnehmen, bis der Onkel ausgegangen ist und ich kommen kann.« Und darauf erzählte sie mir, was ich Ihnen erzählt habe, Master Davy, und bittet mich, Sie hierher zu begleiten. Was kann ich tun? »Freilich sollte sie solche Personen nicht kennen, aber ich kann ihr nichts abschlagen.« Er griff in die Brust seiner zottigen Jacke und zog sehr sorglich eine kleine hübsche Börse hervor. »Und wenn ich ihr's abschlagen könnte, wenn ihr die Tränen im Auge stehen, Master Davy«, sagte Ham und breitete sie vorsichtig auf seiner rauen Handfläche aus, »wie konnte ich ihr's abschlagen, als sie mir das zu tragen gab, da ich doch wusste, wozu?« »Ein so niedlich Dingelchen«, sagte Ham und sah die Börse gedankenvoll an, »und so wenig Geld darin.« Ich schüttelte ihm herzlich die Hand, denn das genügt immer besser als Worte, und wir gingen ein paar Minuten schweigend auf und ab. Da ging die Tür auf und Peggotty erschien und winkte Ham hereinzutreten. Ich wollte mich entfernen, aber sie kam mir nach und bat mich ebenfalls hereinzukommen. Da die Tür unmittelbar in die Küche führte, in der sie sich befanden, so stand ich mitten unter ihnen, ehe ich mir recht bewusst war, wohin ich ging. Das Mädchen, dasselbe, das ich auf den Dünen gesehen, saß nicht weit vom Feuer auf dem Fußboden und ließ den Kopf und einen Arm auf einem Stuhl ruhen. Aus ihrer Stellung vermutete ich, dass Emily eben erst vom Stuhle aufgestanden war und dass die Arme ihren Kopf auf ihrem Schoße hatten ruhen lassen. Ich konnte nicht viel von dem Gesicht des Mädchens sehen, denn es war halb von dem gelösten Haar bedeckt, das ungeordnet war, als ob sie selbst darin gewühlt hätte, aber ich sah, dass sie jung und blond war. Peggotty hatte geweint. Die kleine Emily ebenfalls. Niemand sprach ein Wort, als wir zuerst eintraten, und die Schwarzwälder Wanduhr schien in dem Schweigen doppelt so laut als gewöhnlich zu picken. Emily fing zuerst an zu sprechen. »Martha will nach London«, sagte sie zu Ham. »Warum nach London?«, erwiderte Ham. Er stand zwischen beiden und sah auf das andere Mädchen mit einem Gemisch von Mitleid und Besorgnis, sie möchte in eine zu nahe Berührung mit der Geliebten seines Herzens kommen, herab. Beide sprachen, als ob sie krank wäre, in einem leisen, gedämpften Ton. »Besser dort als hier«, sagte eine dritte Stimme laut. Es war Martha, aber sie regte sich nicht dabei. »Niemand kennt mich dort. Jedermann kennt mich hier.« »Was will sie dort?«, frug Ham. Sie hob den Kopf empor und sah ihn einen Augenblick schmerzlich an. Dann legte sie ihn wieder hin, ohne ein Wort zu sprechen. »Sie wird versuchen, ordentlich zu sein«, sagte die kleine Emily. »Du weißt nicht, wie sie zu uns gesprochen hat, nicht wahr, Tante?« Peggotty schüttelte mitleidig mit dem Kopfe. »Ich will es versuchen, wenn ihr mir forthelft«, sagte Martha, »schlimmer als hier kann es nicht werden. Vielleicht wird es besser.« »Oh«, sagte sie mit angstvollem Schaudern, »bringt mich fort aus diesen Straßen, wo die ganze Stadt von Kind auf mich kennt.« Als Emily Ham die Hand hinhielt, sah ich, wie er ihr einen kleinen Leinwandbeutel hineinlegte. Sie nahm ihn in der Meinung, es sei eine Börse, bemerkte aber bald den Irrtum und trat wieder an ihn heran. »Es ist alles dein, Emily«, hörte ich ihn sagen. »Ich habe nichts in der Welt, was nicht dein ist, liebe Emily. Es macht mir keine Freude, ausgenommen deinetwegen.« Die Tränen traten ihr von Neuem in die Augen, aber sie wandte sich ab und ging zu Martha. Was sie ihr gab, weiß ich nicht, aber ich hörte, wie sie flüsternd fragte, »Ist das genug?« »Mehr als genug«, sagte die andere und nahm ihre Hand und küsste sie. Jetzt stand Martha auf, nahm ihr Tuch zusammen, bedeckte sich das Gesicht damit und ging laut weinend nach der Tür. Auf der Schwelle blieb sie einen Augenblick stehen, als wollte sie noch etwas sagen oder umkehren, aber kein Wort kam über ihre Lippen. Halblaut in das Tuch weinend ging sie hinaus. Als die Tür zu war, sah die kleine Emily uns aufgeregt an, verbarg dann ihr Gesicht in den Händen und fing an zu schluchzen. »Ich bitte dich, Emily«, sagte Ham und legte seine Hand sanft auf ihre Schulter, »ich bitte dich, du solltest nicht so weinen, liebes Herz.« »Ach, Ham«, rief sie immer noch bitterlich weinend aus, »ich bin nicht so gut, als ich sein sollte. Ich bin manchmal Gott nicht so dankbar, als ich sein sollte.« »Du bist es doch«, sagte Ham. »Nein, nein, nein«, rief die kleine Emily und schluchzte und schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht so gut, als ich sein sollte. Noch lange nicht, noch lange nicht.« Und sie weinte, als ob ihr das Herz brechen wollte. »Ich mute deiner Liebe zu viel zu, ich weiß das wohl«, schluchzte sie. »Ich bin oft mürrisch und launig gegen dich, wenn ich ganz anders sein sollte. Du bist niemals so gegen mich. Warum kann ich nur so sein, während ich an nichts weiter denken sollte, als wie ich mich dir dankbar zeigen und dich glücklich machen könnte?« »Du machst mich immer glücklich, mein Herz«, sagte Ham. »Ich bin glücklich, wenn ich dich sehe. Ich bin den ganzen Tag glücklich, wenn ich an dich denke.« »Ach, das ist nicht genug«, rief sie aus. »Das geschieht, weil du so gut bist. Ach, lieber, es wäre vielleicht besser für dich, wenn du eine andere liebtest, eine, die beständiger als ich und deiner würdiger, eine, die ganz in dir aufginge und niemals eitel und veränderlich wäre wie ich.« »Das arme, kleine Herzchen«, sagte Ham leise, »Martha hat sie ganz außer sich gebracht.« »Bitte, Tante«, schluchzte Emily, »komm zu mir und lass mich mein Haupt auf deinen Schoß legen. Ach, ich bin heute sehr unglücklich, Tante. Ach, ich bin lange nicht so gut, als ich sein sollte. Noch lange nicht. Ich weiß es wohl.« Peggotty setzte sich auf den Stuhl neben dem Feuer. Emily umschlang sie mit ihren Armen, kniete neben ihr nieder und sah ihr flehend ins Gesicht. »Ach, bitte, Tante, versuche mir beizustehen. Lieber Ham, versuche mir beizustehen. Mr. David, alten Zeiten zuliebe, versuchen Sie mir beizustehen. Ich will besser werden. Ich muss 100-mal dankbarer werden, als ich jetzt bin. Ich muss mehr fühlen, welch Glück es ist, die Gattin eines braven Mannes zu sein und ein stilles, friedliches Leben zu führen. Oh Gott, oh Gott!« »Ach, mein Herz, mein Herz!« Sie verbarg ihr Gesicht an dem Busen meiner alten Amme, unterbrach ihre Klage, die in ihrem Schmerz etwas Kindliches hatte, wie ihr ganzes Wesen, und weinte stumm, während meine alte Amme sie zu beruhigen suchte wie ein kleines Kind. Sie wurde allmählich ruhiger, und dann sprachen wir ihr Trost zu, bis sie wieder aufblickte und mit uns redete. So unterhielten wir sie, bis sie wieder lächeln konnte und dann lachen und sich zuletzt halb beschämt wieder aufrecht setzte, während Peggotty ihr die zerstörten Locken wieder zurückstrich, ihr die Augen trocknete und sie wieder Schmuck machte, damit der Onkel beim Nachhausekommen nicht frage, warum sein Liebling geweint habe. Sie tat heute etwas, was ich noch nie bei ihr gesehen hatte. Ich sah, wie sie ihren Bräutigam unschuldig auf die Backen küßte und sich dicht an die derbe Gestalt andrängte, als wäre er ihre beste Stütze. Als sie im verbleichenden Mondschein zusammen fortgingen und ich ihnen nachblickte, sah ich, wie sie seinen Arm mit beiden Händen hielt und sich immer noch dicht an ihn andrängte. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 29. Dezember 2024.